Wir präsentieren heute die Wiederholung einer besonderen Produktion. Die Muschelerde der Träume, eine Radiofantasie über Louis Aragon. Sie stammt vom Schriftsteller Alban Nikolai Herbst und wurde 1997 vom Deutschlandfunk produziert. Das Stück entführt uns in Leben und Werk des französischen Schriftstellers Louis Aragon, dessen Leben 1897 mit einer gewaltigen Lüge begann und so schon damals den Grundstein für Aragons Lebensgeschichte legte, die eigentlich gar nicht existierte. Seine Schwester entpuppte sich später als seine eigentliche Mutter und ein älterer Herr, der gelegentlich zu Besuch kam, war sein eigentlicher Vater. Seine Adoptiveltern, die eigenen Großeltern. Hiervon erfuhr Aragon jedoch erst mit rund 20 Jahren während des Ersten Weltkriegs. Bereits mit 7 Jahren war er literarisch aktiv, studierte jedoch zunächst Medizin und schrieb nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zunächst für einige Zeitungen wie die Literatur. Nach seiner Hinwendung zum Dadaismus wurde er später Mitbegründer des französischen Surrealismus. Doch brach der Dandy des Surrealismus Anfang der 1930er Jahre mit seinen Wegbegleitern und wurde zum geistigen Führer des sogenannten sozialistischen Realismus. Obwohl er sein Leben erfolgreich der Literatur gewidmet hatte und zu einem Schriftsteller von außergewöhnlicher Größe aufgestiegen war, wie es die französische Zeitung Le Figaro anlässlich seines Todes im Jahr 1982 schrieb, sagte Aragon selbst über sein Leben, es sei ein verpfuschtes gewesen. Und so stehen die Widersprüche und Rollen dieses Autors im Mittelpunkt. Was bedeutet es, als Künstler politisch engagiert zu sein? Denn Aragons Biografie berührt viele zentrale Fragen des 20. Jahrhunderts. Literatur und Engagement, schuldhafte Verstrickung und intellektuelle Freiheit. Die Radiofantasie von Autor Alban Nikolai Herbst spürt diesen Gegensätzen nach und zeichnet ein facettenreiches Porträt Aragons, der nur schwer zu fassen war, wie er selbst über sich gesagt hat. Die Geschichte meines Lebens wird die eines anderen gewesen sein, der ebenso wenig existiert wie ich. Dieses Zitat Aragons deutet schon an, dass wir es mit einer Persönlichkeit zu tun haben, deren verschiedenen Masken und Identitäten in Herbsts Hörfantasie lebendig werden. Herbst entdeckt in den vielen Rollen Aragons gleichsam die zersplitterte Poetik des 20. Jahrhunderts. Aragons Leben steht exemplarisch für die Brüche und Umbrüche seiner Epoche. Changer la vie, changer la vie, changer la vie, verwandeln, das Leben verwandeln, das Leben verwandeln, das Leben verwandeln. Die Geschichte meines Lebens wird die eines anderen gewesen sein, der ebenso wenig existiert wie ich. Verloren gegangen wie unter der Anschwemmung der Erde. Das, was man Muschelerde nennt. Die Muschelerde der Träume. Eine Fantasie über Louis Aragon. Kritik am Leben üben wir nur, wenn die Liebe fehlt. Eine Poetik. Von Alban Nikolai Herbst. Nicht an Feen glauben heißt nicht an sich selber glauben. Regie Thomas Zenke. Ich maskiere mich, wenn ich die Wahrheit sage. Es sprechen Renate Fuhrmann. Hüten Sie sich vor den Geschichten, die das Begehren erzählt. Michael Evers. Das Begehren des anderen oder das eigene. Wie lässt sich entscheiden, welches gefährlicher ist? Und Peter Lieck. Man entkommt einer Illusion nur mittels einer anderen. Changer la vie. Hat man geglaubt, man sei verloren, merkt man seinen Irrtum nur, wenn man glaubt, man sei gerettet. Changer la vie. Ich zerbreche in den Händen einer unendlichen, von mir akzeptierten, aber letzten Endes empörenden Zärtlichkeit. Hier beginnt das Ich, sich zu verfinstern. Rien n'est jamais acquis, pas l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Louis Aragon, geboren am 3. Oktober 1897, Gestorben am 24. Dezember 1982. 1982? Wie schnell doch die Zeit vergeht. Überzeugter Kommunist. Er hat die Moskauer Prozesse gut geheißen. Tat er das? Ich entsinne mich nicht. Warten Sie... Ja, und noch die russischen Interventionen. Invasion. Das alles hat er mit so vagen wie parteitreuen Äußerungen gedeckt. Ich weiß nicht, was mich bei den Kommunisten am meisten verwundert. Wenn sie sich darauf versteifen, Recht zu haben, selbst wenn sie Unrecht gehabt haben, oder aber umgekehrt, wenn sie unbedingt Unrecht gehabt haben wollen. Ja, aber das schreibt er erst im Alter. 1967. In Blanche ou l'oubli. Blanche oder das Vergessen. Vorher hat er Heldenlieder auf Stalin gedichtet. Und er behauptete, die Poesie zu verteidigen, wenn er die Sowjetunion verteidige. Am 21. August 1968 aber der Einmarsch in Prag. Da zerbricht selbst ihm die politische Überzeugung. Naja, zerbricht. Zerbröckelt trifft es eher. Denn auch dann noch fällt er nicht offen ab, sondern bleibt offiziell treu. Als er aber seine Geliebte, seine vergötterte Frau verliert. Elsa. Oder ist es so, dass sein ganzes Leben als Kommunist eine Maske war? Eine Rolle? Heißt sein letzter Roman deshalb Theaterroman? Ich habe zu jenen biederen Leuten gehört, die felsenfest geglaubt haben, dass es genüge, das System der Verteilung der Güter zu ändern, damit Diebstähle, Morde, Liebeskummer, was weiß ich, verschwenden. Kann man ihm das glauben? Jemandem, der so etwas geschrieben hat? Weil die Zeit eine Methode ist, die nur ungetreu die Tatsachen wiedergibt, wird sie eines Tages von den Menschen zugunsten eines bequemeren Ausdruckssystems aufgegeben werden. Sie können sicher sein, dass dann die Zeit zu etwas Unmittelbarem wird. Ich übertreibe nicht. Ich habe so gedacht wie andere. Die Vorstellung, die wir von den Dingen haben, umfasst nicht zwangsläufig die Komplexität des Lebens. Aber der Roman sollte es tun. Der sollte die Komplexität des Lebens umfassen. Umfangen. Die Verwundbarkeit des Romans lehrt uns vom Leben, was der Regel entwischt. Blanche oder das Vergessen war mein erstes Buch von Aragon. Ich fand es in der Bremer Zentralbibliothek. Es hat mich süchtig gemacht. Süchtig nach Bildern, Metaphern und diese Leidenschaft. Als wir zusammen lebten, und die Sprache für uns eine Sanduhr bedeutete, die man herumdreht, damit der Sand der Worte von einem zum anderen laufen konnte und dann zurück. Verstehen Sie, was so etwas vorgesagt zu bekommen für einen kaum 20-jährigen Dichter bedeutet? Ich war noch einsam, er war es wieder. Der wilde Duft Javas, unser beider Leben, die Mitschuld der Finsternis, die Nähe der Panther, diese Liebesschlacht, in der die Weigerung, die Angst vor der Lust der Anfang ist. Heute weiß ich, dass ich eigentlich nichts begriff. Sowieso war mir ein alter Mann fremd, der zurückschaut. Ich ahnte nicht, dass er auf mich als auf seine Jugend blickte und ich auf ihn als meiner Zukunft voraus. Wer bin ich? Man könnte sich darüber täuschen. Ich ist durch eine stilistische Verklausulierung in Erscheinung getreten. Sie? Aragon wurde als nicht-eheliches Kind geboren. Man erzählte ihm, seine Eltern seien gestorben. Er erfuhr erst mit 20 Jahren, dass die Frau, die ihn aufgezogen hatte, nicht seine Schwester, sondern seine Mutter war. Sie selbst hat sich all die 20 Jahre hindurch für seine Schwester ausgegeben. Auch ihm gegenüber? Sogar ihm gegenüber. Marthe. Dann hieß er gar nicht Aragon. Der Name Aragon ist eine literarische Figur. Louis hätte nach der Mutter Tuka, nach dem Vater Andrieux heißen müssen. Es gehört Einfluss dazu, dergleichen gegen Behörden. Das hat etwas Geheimdienstliches, finden Sie nicht? Natürlich. Der Vater war ein Politiker. Seine Position zu bedeutend, als dass er hätte... Ja, wie hat der Junge denn reagiert, als er es erfuhr? Er hat den Vornamen seines Vaters Louis abgelegt. Hat sich nur noch Aragon genannt und sich insgesamt zu einer poetischen Fiktion gemacht. Er wurde zur Romanfigur, bereits mit 20. Wenige Monate später im Krieg lernte er André Breton kennen. Und seine Mutter hat er noch jahrelang als seine Schwester Marthe vorgestellt. Ich hatte es wohl gesagt, man muss wählen. Marie Noire oder mich. Einer von uns führt kein wirkliches Dasein. Das ist jetzt also geschehen. Nicht, dass ich gewählt hätte. Die Erzählung hat für mich gewählt. Ich bin die unwirkliche Gestalt, die Erfundene, die Imaginäre. Als ich diese Sätze zum ersten Mal las, haben alle noch den politischen Autor und den Propheten einer realsozialistischen Ästhetik in ihm gesehen. Ich konnte den nicht finden. Ich las ihn sozusagen zu spät. Las ihn von hinten. Von hinten? Sie hätten auch Anisset oder den Paysan lesen, also von vorne anfangen können. Mit Die Glocken von Basel nicht. Nein, ach, das ist wahr. Die hätte ich gelangweilt beiseite gelegt. Die Objektivität, oder das, was die realistische Literatur für sie hält, ist viel zu klar konturiert. Ist wie nahezu die gesamte sozialistische Ostpoetik 19. Jahrhundert. Auch die gegenwärtige, heute, 1997. Aber ist es nicht gerade bedeutsam, dass Aragon in die écrire automatique, in die Traumlogik, in die fantastischen Interpretationen eben die Alltagsräume selbst und Lebenswirklichkeiten wieder hereinholt? Ja, aber das erlangt poetische Valenz erst im Spätwerk. Dass darin dann die Grenzen zwischen Autor und Dichtung zerfließen. Zwischen Dichtung und Welt? Merken Sie, wir sind fast im Internet. 1965, wohlgemerkt. Wenn ich die Augen schließe, beginne ich eine Geschichte oder greife sie wieder auf? Dass also jeder das Bild des anderen ist und das Sujet weder linear noch randscharf nacherzählt werden kann. Das hat mich fundamental für realistische und unkomplizierte Romankonzeptionen verdorben. Hieß Ihr erster Roman deshalb Die Verwirrung des Gemüts? Irgendwo in dem einen oder anderen Chelsea dieser Erzählung. Die Wissenschaft hat noch viel zu tun, bevor sie das menschliche Abenteuer in ihr Klassifizierungssystem einordnen kann. Was sich ihr auf diesem Gebiet noch entzieht, trägt die Bezeichnung Roman. Eine Maschinerie. Ein Maschennetz, kurz etwas Komplizierteres, etwas Geplantes, langsam Herangereiftes. Einen Kompost, auf dem alle Arten von Scheiße sich mit Erde mischen. Mit Fußangeln, Taschenvampiren, falschen Türen, schwenkbaren Wänden, gemalten Fenstern, durchsichtigen Spiegeln, Stollen. So etwas hinterlässt Spuren. Und mag ich auch die Geschichte eines anderen erzählen? Es ist immer meine eigene. Ich habe das später umgedreht. Nicht jeder Roman ist Autobiografie, sondern jede Autobiografie ist selbst ein Roman. Mögen Sie auch immer Ihre eigene Geschichte erzählen, es ist immer die eines anderen. Es gibt keinen Lebenslauf, der nicht auf die eine oder andere Weise erfunden wäre. Schon weil er das Ergebnis einer Reproduktion ist, einer Rückprojektion. Geschichte ist Dichtung? Geschichtsschreibung ist Dichtung. Dann wäre Bonaparte eine Figur der Literatur? Hitler auch. Für uns und jeden, der ihn nicht erlebt haben kann. Wir erinnern uns nicht und müssen ihn darum erfinden. Das ist ziemlich gefährlich. Besser, als dass er uns erfindet. Dabei wird dann zentral, was Aragon über sogenannte Füllwörter sagen kann. Wir wissen sehr wohl, dass es keine Füllwörter gibt. Man bezeichnet ein Wort als Füllwort, um sich seiner zu entledigen, wenn man noch keine Theorie erarbeitet hat, die sein Erscheinen begründet. Das warf mich damals nicht aus der Bahn, sondern überhaupt erst hinein. Mich, der ich ganz am Anfang stand. Deshalb kann man bei Ihnen lesen, das Akzidentielle gebe es nicht. Vor allem, wissen Sie, nicht die Leere an sich, sondern der mit ihr verbundene Rausch. Zum Beispiel diese Liebeserklärungen. Ich probiere Ihr Namen an, wie Kleider. Des Schönsten der Kleider entblößt man sie dann. Ich entblöße sie sämtlicher Namen, eines nach dem anderen. Kein Name bleibt auf ihren Schultern liegen. Sie gleiten von ihr herab, wie ein Hemd. Das Spätwerk Aragons ist in Wahrheit keine Literatur, sondern für den, der hören kann, eine Droge. Ganz so, wie manche Musik ist. Hat man ihm nicht früh eine hohe Verführungskunst nachgesagt? Aragon. Monsieur Aragon. Ne? Gaffier. Mein Name ist Geoffroy Gaffier. Geoffroy Gaffier? Heißt so nicht der Held des Romans? Sie dürfen auch Antoine zu mir sagen. Ah, so heißt der Erzähler des vorhergegangenen Romans La Mise à Mort von 1965. Leere Spiegel oder Spiegelbilder. Komische Übersetzung. Es hätte vielleicht Das zum Tode bringen heißen müssen. Wäre allerdings schlechtes Deutsch gewesen. Sie haben mit Breton-Supot die surrealistische Bewegung gegründet. Ich? War das um 1918 herum? Sie wissen genau, wann das war. Außerdem, wenn, dann hat es Aragon getan, nicht ich, Gaffier. Überhaupt die Übertragungen. Sie haben Ihre Übersetzer vor gewaltige Probleme gestellt. Hat er das? Er? Monsieur Aragon? Prüde war er nie. Oh la la. Aber seine Übersetzer bisweilen. Hören Sie sich an, was man mit ihnen macht. Lesen Sie bitte. Les Paysans de Paris. Die Grotten sind die Einsiedlerinnen des Dunkels und daran freue ich mich. Das Wort, um das es geht, heißt aber les moniches. Das ist zu Mönche allenfalls eine Assonanz. Jetzt das da, bitte. Ich meine, das ist doch wohl ein Unterschied, ob es sich um Einsiedlerinnen oder um so etwas handelt. Zumal, ob man sie genießt oder sich bloß an ihnen erfreut. Die Grotten sind die... Was ist denn das? Die Mösen des Dunkels. Und ich genieße in ihnen. Eben, die Mösen. Oder allein der Titel dieses Buchs. Wie gibt man den im Deutschen wieder? Sie konnten doch Deutsch. Monsieur Aragon hat die Deutschen verabscheut. Das darf ich wohl sagen. Aber ihre Literatur hat er geliebt. Hölderlin und Heine, sogar Rilke hat er auf Deutsch gelesen. Le Paysan de Paris ist sein berühmtestes Buch. Berühmt? Es hat sich zwischen 1928 und 1944 gerade 1500 Mal verkauft. Wenn Sie das berühmt nennen wollen und überhaupt mein Buch. Kommen Sie uns nicht mit Gaffier, den gab's noch nicht. Jedenfalls war das ein anderer Aragon. Le Paysan ist, naja, der Bauer, besser wäre Landmann. Als Pariser Landleben ist es übersetzt worden. Akzeptabel, weil es ja doch darum ging, den naturhaften Mythos auf die Stadt zu übertragen. Das Buch wurde neben Bretons Nadia die zweite der beiden Ikonen des Surrealismus. Man hat den Eindruck, die Freunde durchstreifen Paris wie topografische Mythologen. Den Mythos des Namens suchen, der Mythos der Natur in den Fährten von Metropolis, Mythos der Abstammung. Verstehen Sie die Reihe? Changer la vie. Aber gewiss. Doch ich musste nicht viel verwandeln. Es war alles schon geschehen um mich her, ob in der Passage de l'Opéra, ob in Klingsors Zaubergarten. Ich meine den Park der Buttes Chaumont. Haben nicht auch Sie ihm so viele Jahre später eine Passage gewidmet? Laub glitzerte dicht und feucht auf den Wegen. Weite Flächen schimmerten gelb und rostrot um die Wurzeln spieriger Erlen, Buchen, Kastanien. Ein Zaubergarten ohne alle Symmetrie führte sachte auf Hügel, brach plötzlich den Weg schroff durch Fels, gab unversehens dem Blick die Freiheit großzügig gewellter Wiesen. Eben noch hatte man Buschwerk zur Seite, da fielen ungefügte Stufen steil ab. Und unten im Tal leuchtete die silberne Fläche eines Sees, worin, tief unter der den Park wie von jenseits umsäumenden Stadt, sich ein Bäumchen bestandener, von immergrünen Zweigkaskaden überschütteter Inselberg erhob. Einen pavillonartigen Tempel aus weißgrauem Stein obenauf. Das luftige Kuppeldach, Säulen gehalten. Die Orgelpfeifen von Flandern. Die Menschen leben geschlossenen Auges inmitten der Abgründe der Magie. Sie werden auch anderswo noch. Sie werden bei mir beinahe überall Aragons Denkspuren finden. Außerdem wurde sein Buch mit Der Pariser Bauer übersetzt, was nun zwar wörtlich fast richtig, aber doch irgendwie ganz falsch ist. Zumal steht Le Paysan de Paris, Pariser, n'est-ce pas, auch für Präservativ. Sie und Ihre Surrealisten-Kumpane haben sich ja gerne saftige Scherze erlaubt. Sie sprechen von mir? Eine Art Prügelknaben sind die Burschen gewesen. Ein auffälliges Trio. Man musste sich in Acht nehmen. Breton mit rötlich bemähntem Löwenkopf, der Dandy Aragon, einen dünnen Schnurrbart über der Oberlippe, der blonde, elegante Suppot. Ein scharfzüngiger Valerie hat den Freunden den Spitznamen Die drei Musketiere verpasst. Aber doch mir nicht. Man schreibt beleidigende Briefe an berühmte Schriftsteller. Jean Desparbes schlägt auf Breton ein und will ihn durchs Fenster stoßen. Sopot schwingt am Kronleuchter und schleudert Geschirr in die Menge. Max Ernst vögelt Eloise Frau. Aragon schreit jemanden Obszönitäten ins Gesicht, während Desnos mit Desparbes handgemein wird. Selbst der scheure Liris bezieht fürchterliche Prügel. War das 1921, 1922? Nein, 1925. Ich erinnere mich, der Abend des bärtigen Herzens. Théâtre Michel. Damals hat André dem Masson den Arm gebrochen. André? Breton, der Riffkrieg, die Intervention Frankreichs. Mit seinem Gehstock, stellen Sie sich vor. Das Bankett für Saint-Paul. Oh, der gute Saint-Paul. Der Riffkrieg hat nämlich die ganze Gruppe politisiert. Der Riffkrieg wurde für sie, was für die Studentenrevolte später Vietnam war. Breton nahm sogar Adorno vorweg. Wer kann nach so etwas noch davon sprechen, dass er Gedichte schreiben will? Wohlgemerkt, 1925. Es war für die jungen Intellektuellen den ohne dies der Erste Weltkrieg noch im Nacken saß, skandalös, wie Frankreich in den spanisch-marokkanischen Krieg eingreifen konnte. Ein Akt düstersten Kolonialismus. Der Erste Weltkrieg hatte die neuen Ästhetiken geformt. Dada, Zynismus. Die nach Leichen riechenden Lieder des Malheureux. Es musste aufgeräumt werden mit der bürgerlichen Gesellschaft. Geben Sie Ihre Frau auf, geben Sie Ihre Geliebte auf, geben Sie Ihre Hoffnungen und Ängste auf, setzen Sie Ihre Kinder an einer Waldecke aus. André, es klingt nach Zara, aber das war doch André. Jetzt fand man einen neuen politischen Grund zum Protest. Man bekam jede Bestätigung, mit dem Riffkrieg erst, dann mit dem Krieg in Algerien. Ist es eigentlich ein Wunder, dass sich der alte Aragon ausgerechnet zu einem Zeitpunkt der surrealistischen Ästhetik entsinnt, als die Jugend der 60er auf die Straße geht und Fetzen aus den surrealistischen Manifesten der 20er Jahre skandiert? Niemals habe ich, hat sich Aragon ganz abgewandt davon. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés. Pour un autre destin, à quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertaines, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Ich habe sie mir anders vorgestellt, als ich sie zum ersten Mal las. Mein Äußeres habe ich nie geliebt. Sie haben ja gar keine Ahnung, wie entsetzt ich über ihr Aussehen war. Darum fand ich auch niemals Gefallen an Fotografien von mir und noch viel weniger an meinem Spiegelbild, wenn ich ihm unversehens begegnete. In seiner Jugend glich er einem gelackten Dandy, danach war er ein spießiger Parteifunktionär. Schließlich im Alter lief er herum wie ein Gag. Schreiben heißt ebenso sich prostituieren, wie einen Anschlag auf die Sitten anderer verüben. Geben Sie schon zu, dass Sie er sind. Ich gebe niemals etwas zu. Ich zittere, zitiere. Kommen Sie schon. Immerhin waren Sie einer der führenden Köpfe des französischen Widerstands gegen Hitler. Er. Den Sänger der Résistance hat man Sie genannt. Das dürfte ihm gefallen haben, Ihrem Monsieur Aragon. Chansons von Ihnen sind französisches Allgemeingut geworden. Volkslieder geradezu. Aber furchtbar, wie Sie als Direkte von ce soir den Stalin-Hitler-Nicht-Angriffspakt gefeiert haben. Als ich das später erfuhr, oder dass sie Stalin als größten Philosophen aller Zeiten vergötterten, ich hätte ihn auf die Schuhe kotzen können. Wie sollte ich das aushalten? Sie waren mein Idol. Was geht das mich an? Na, hören Sie. Sie und Ihr Breton, Sie und Ihr Stalin, Sie und Ihre Elsa. Was für eine furchtbare Schwäche. Wie inkonsequent, zumal für einen, der das Fließende, Flüchtige, Wechselnde so sehr begriffen hat, so sehr gestaltete. Aragon hat nach dem Realismus gesucht. Sie haben nach etwas gesucht, woran Sie sich festhalten konnten. Der Romanzyklus, die wirkliche Welt. Wie eine Abkehr, ein Abfall, eine Verleugnung. Aragon hat sich nie ganz abgekehrt. Er hat sich nicht distanziert. Oh, fein, immer ein Hintertürchen. Breton, der Konsequente, hat Ihnen das niemals verziehen? Er hat sowieso nie verziehen. Niemandem, niemandem hat er jemals verziehen. Sie blieben Kommunist. Er aber sah die Bürokratie, das Spießertum, die Ungeheuerlichkeiten, den Gulag. Er wollte sich niemals jemandem unterwerfen. Aber Sie, nicht wahr? Sie. Obwohl auch Sie von Stalins Massenvernichtungen wussten. Meine Partei hat mir meine Augen und mein Gedächtnis zurückgegeben. 1944 schreibt er das. Mhm. Meine Partei, meine Partei. Dank für deine Lehren. Immer haben sie eine Autorität gesucht. Erst Bretons, dann Elsa Triolets. Aber junger Mann. Schließlich Stalins. Finden Sie nicht, dass er da ein bisschen zu weit geht? Für solche Sätze, lesen Sie mal bitte, habe ich sie geliebt. Matt wie eine Rose und frisch wie ein Fuhrmann. Ein Verlangen nach schwarzem Kaffee, das er hätte in die Vorhänge beißen mögen. Als sie aufgezogen waren, erblickte man einen schon blassen Himmel, der aussah, als hätte er zu viele Muscheln gegessen. Das ist auch aus Blanche. Wie kann so ein zentralperspektivischer Parteihund wie Sie solche viskosen Sätze schreiben? Finden Sie, Politische Einstellungen haben etwas mit literarischem Vermögen zu tun. Ich finde, es ist ungerecht, dass dass so jemand derart belohnt wird, mit einer solchen Kunst. Sie sprechen von mir? Und belohnt? Naja. Von Aragon spreche ich, dem Ankläger, dem Richter. Ach, von dem. Solange Sie ihn meinen und nicht mich. Nicht einmal ein Oberpriester, geschweige ein zorniger Gott, sind Sie gewesen wie Breton, sondern Ausführungsorgan der Partei, Inquisitor der neuen politischen Kirche. Ich bin ein Mann des Glaubens, nicht des Zweifels. Welch eine zynische Bigotterie. Üble Nachrede alles. Zum Beispiel 1952, Paul war gestorben. Eluard, Sie erinnern sich? Ich weiß nicht einmal mehr, ob es geregnet hat. Sie wissen doch, auf Beerdigungen regnet es immer. Sie erinnern sich nicht, wer Paul Eluard gewesen ist? Und der Himmel ist auf deinen Lippen. Muss ich ihn für Sie erfinden? Ist Ihnen aufgefallen, dass alle Erinnerungen wie Szenen aus Romanen sind? Zur Sache bitte, Monsieur. Aragon hielt die Totenrede. Er habe, hat man hinterher gesagt, das Gesicht zu einer Fratze verzogen, sein Kinn sei hervorgeschossen und der Ton seiner Stimme habe sich bis zur Höhe des Wahnsinns erhoben. Hinter ihm habe jemand geflüstert, Hitler. Immer hatten Sie etwas von einem Inquisitor an sich. Ja, das hat man mir vorgeworfen. Mir? Inquisition. Ist das nicht auch der Surrealismus insgesamt gewesen? Denken Sie einmal an den Schauprozess gegen Barrès, die zahllosen Privatanklagen und Vernichtungsurteile, die Breton gegen abgefallene Junge anstrengte und fällte. Die KP hat aus all diesem ästhetischen Revoluzzer-Zauber eine materielle Wirklichkeit gemacht. Wenn Sie es so sehen. Und trotzdem. Hat nicht Breton selbst geschrieben, eine Dichtung, die nicht Wirklichkeit werde, sei zu verdammen? Eine dem sozialistischen Realismus eigentümlich nahe Doktrin, finden Sie nicht? Wenn man das umkrempelt. Auch Aragons Name war Wirklichkeit geworden. Einen nervösen kleinen Robespierre, so hat Salvador Dalí sie später einmal genannt. Charmant von ihm. Und wenn man bedenkt, dass auch und gerade Breton eine auf ihn eingeschworene Gruppe haben wollte, widerspruchslos ihm ergeben. Wie Stalin, in der Tat. Könnte es sein, dass... Moment mal. Aragon schrieb Romane. Eine Tätigkeit, die Breton verachtete. Tja, das muss eine ständige Quelle für narzisstische Kränkungen gewesen sein. Lieber möchte er für einen Dieb als für einen Dichter gehalten werden, hat Breton gesagt. André. Ach, meine selbstverschuldete Wunde. So haben Sie den Bruch empfunden? Ich? Aragon. Bei alledem, Sie waren kultiviert. Also trotzdem und abermals, wie konnte einer wie Sie der Barbarei das Alibi geben? Sie haben sich öffentlich Stanows Diktat des sozialistischen Realismus unterworfen. Sie haben Breton und Nizan verleumdet, ihre Freunde. Warum? War die Kränkung so groß? Alles wegen dieser Frau. Und haben Sie nicht kurz zuvor dieses riesige Werk vernichtet? Sie haben kein Recht. Elsa. Antworten Sie. Warum wollen Sie das alles wissen von mir? Wir haben Sie nun einmal da. Mich? Sie glauben immer noch, mich hätten Sie? Wen meinen Sie? Mich, den 1897 geborenen Autor? Sie sind ein bisschen simpel. Sie paraphrasieren sich immer zu selbst. Mich. Auch das stammt aus Blanche Lubi. Man hat früh von Ihrer Glatzüngigkeit gesprochen. Oh, ihr meinesgleichen, die ihr zu Millionen, ohne es zu wissen, die potenziellen Jules Vernes der außerordentlichen Abenteuer der Menschheit seid. Moment mal, Jules Verne, Abenteuer der Menschheit? Eine neue Charade. Er will sie täuschen, er will ablenken. Das Leben verwandeln. Ihnen gefällt nur der Verlauf unseres Gespräches nicht mehr. Gehört das Wort Abenteuer nicht in die Unterhaltungsliteratur? Oh nein, nein, das nur nicht. Ich täusche nie. Was das angeht, Abenteuer... Es ist eine semantische Trouvaille. Kompost, auf dem alle Arten von Scheiße sich mit der Erde mischen. Und zwar ganz im Sinne Duchamps. Ein objet trouvé der Sprache, des Sinnes, der Sinne. Hab ich nicht auch bei Ihnen irgendwo den Satz gefunden, jede Pfütze Ozean? Voilà. Ich gebe es ja zu. Auch das habe ich von Ihnen gelernt, so zu sehen. Von Aragon? Von einem Stalinisten? Die Textstelle lautet aber noch anders. Lesen Sie sie uns einmal vor. Ich? Ja, bitte. Die Winde dort oben drehen sich wie weiße Blinde im Kreis. Habt doch Mitleid und gebt ihnen weiße Stöcke, damit sie sich an den Dächern der Faubourgs entlangtasten können. Nein, Sie meinten noch eine andere Stelle. Die hier meinten Sie doch nicht. Die Winde drehen sich wie weiße Blinde im Kreis. Damit sind Sie im Romantheater Roman von 1974 nach beinahe 50 Jahren wieder zu Ihrer Pariser Mythologie zurückgekommen. Ich habe später geglaubt, es könne die Grundlage für eine Poetik legen. Jenseits alles tagespolitischen Geschäfts und jenseits der heutigen Bestsellerlisten. Ich habe gehört, Sie arbeiten dran. Sie meinen das noch heute, nicht wahr? Gerade heute. Es geht um einen Spazierstockhändler. Sind Sie so freundlich? Wie überrascht war ich, als ich, angezogen von irgendeinem mechanischen, monotonen Geräusch, das wohl aus dem Schaufenster des Spazierstockhändlers drang, bemerkte, dass dieses in ein blassgrünes, gewissermaßen submarines Licht eingetaucht war, dessen Quelle unsichtbar blieb. Das ähnelte der Phosphoreszenz der Fische, wie ich sie einst als Kind auf der Mole von Port-Bay im Cotentin sehen konnte. Doch musste ich mir eingestehen, dass Spazierstöcke zwar die Leuchteigenschaften der Meeresbewohner durchaus besitzen mögen, dass es aber eine physikalische Erklärung für diese übernatürliche Helligkeit und vor allem für das Geräusch, das das Gewölbe dumpf erfüllte, nicht zu geben schien. Bitte noch etwas weiter. Das Geräusch erkannte ich wieder. Es war das Muschelrauschen, das immer wieder Dichter und Filmstars in Staunen versetzt. Das ganze Meer in der Passage de l'Opéra. Jede Pfütze Ozean. Und dann kommt dieser Satz, den ich niemals wieder verlieren werde, dem ich verfallen bin. Die Spazierstöcke wiegten sich sanft hin und her wie Seegras. Ja, Sie waren jung damals, als Sie das geschrieben haben, 28. Da haben Sie sich noch als Vorbild geeignet für mich, der ich kaum 20 war, ohne dass man Ihnen etwas weglügen musste. Das ist eine Lüge schon. Aber seit dem Internationalen Schriftstellerkongress 1931, Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr ich Sie da zum Kotzen finde. Haben Sie nicht eine ganz andere Stelle gemeint, bezüglich Jules Vernes? Da war dieser Bürokrat aus Ihnen geworden. Meinten Sie nicht diese? Warum Jules Verne? Ach so, Monsieur sprach gerade von Jules Verne. Wissen Sie, Jules Verne hat heutzutage in den Augen der Leute einen ganz anderen Charakter bekommen. Auch der Traum, seit Freud. All das sind alte Herren, die angefangen haben, eine merkwürdige Rolle in unserem Leben zu spielen. Es ist eine ganz ernste Verwandlung, die da vor sich geht und die Sie vor sich gehen lassen. Die Wurzeln Ihrer mit dem Paysan beschworenen neuen, eben nicht mehr ländlichen, sondern städtischen Mythologie treiben erst über 40 Jahre später aus. Die Schönheit der Sprache, aus der ich seit langem meine Art seltsamer Trunkenheit schöpfe, von der sich mein Denken nähren, durch die es sich übersteigern kann, ein Haschisch der Intelligenz. Aber ist er damit nicht bloß Apollinaire gefolgt? J'aime la grâce de cette rue industrielle. Und das passte besser zu meiner Vorstellung von der Natur, der zufolge diese einzig und allein eine Konstruktion meines Geistes ist, und zwar als Grenze dieses Geistes. Das ist schon eine Begeisterung, die Sie mit den Futuristen teilen, mit Majakowski. O Texaco, Motor Oil Esso Shell, große Inschriften der menschlichen Leistungsfähigkeit. Bald werden wir uns vor euren Quellen bekreuzigen. Damit hat er ja wohl recht behalten. Bei dieser Vorstellung bluten meine Wangen vor Beschämung. Und all das wirft er dann auf den Müll. Die Futuristen nicht. Wegen Elsa Triolet. Was fällt Ihnen ein? Le Fou d'Elsa, Elsas Narr. So heißt eine ihrer bekanntesten Gedichtsammlungen. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass... Pardon. Aragon hat nie... Sie war die Schwägerin Majakowskis? Die Schwester von Majakowskis Geliebter. Ah, die Surrealisten hielten Majakowski für den größten lebenden Dichter. Also kein Wunder, dass Aragon geschmeichelt war. Er fand die Triolet aber eigentlich unangenehm. Noch in seinem 1944 erschienenen Roman Aurélien, worin Aragons Vergötzung seiner Frau einen ersten Höhepunkt erreicht, heißt es... Das lese ich nicht. Als Aurélien Berenice zum ersten Mal sah, fand er sie ausgesprochen hässlich. Wie konnte sie dann? Autoritäten, immer wieder. Triolet lockte ihn zu einem Treffen mit Majakowski. Dann zog sie ihn in ein Hinterzimmer. Das ist ein Witz. Ist es nicht? Ist das wahr? Sie haben das Zimmer nicht gesehen. Den Teppich, das Fenster, die Nacht ganz oben, diesen riesigen Fledermausraum bis zur Decke. Die beiden zogen zusammen. Und die Triolet fing an, ihres Mannes Belange in ihre Hände zu nehmen. Dazu gehörte, dass sie gegen seine Freunde intrigierte und ihn zunehmend auf ihre politische und ästhetische Seite brachte. Man muss das mit sich machen lassen. Aber nun ja, eine Geliebte, die ihm Schwester und Mutter war. Denken Sie an seine tatsächliche Mutter, seine Schwester, den abwesenden Vater. Vater Breton, Vater Stalin. Hören Sie auf. Sie haben es ja auch begriffen. Hölderlin. Hölderlin? Hölderlin? Hölderlin, eine Identifikation. Bitte, hier, Blanche, Seite 379. Da, geht es deutlicher? Er, Hölderlin, der Jakobiner Hölderlin, der den Einmarsch der Truppen der Republik in deutsches Gebiet begrüßt hatte. Ja, verstehen Sie nicht? Wer ist denn wo einmarschiert? 1967, 1968, immer wieder. Ruft in der letzten Stunde des Jahrhunderts die deutsche Jugend gegen die Würger auf. Ach, das Gute und das Böse, das Gute und das Böse. Jedenfalls blieb Aragon, seit er mit Elsa Triolet zusammengegangen war, Moskau treu. Bis in die späten Jahre. Er verleumdete nahezu alle Freunde. Er deckte nahezu alle Verbrechen Stalins. Mit dem Leninpreis zeichneten die Genossen ihn aus. Der Dichter ist auch immer ein Narr. Kommen Sie mir nicht damit. Es geht mir nicht um ein Spiel, es geht mir um... Lügen Sie wahr. Ich musste begreifen, dass Ihr Leben, dass alles, was Sie taten, dass das alles die Leistung Ihrer späten Romanpoetik nicht ein bisschen geschmälert hat. Wie soll man so etwas aushalten können? Verraten Sie mir das. Wie? Sie haben mir alle Hoffnung auf Eindeutigkeit genommen. Sie haben mich ambivalent gemacht. Sie haben mir gezeigt, dass eine verlogene Autobiografie moralisch ekelhaft sein kann. Als Roman jedoch von allerhöchster Vollkommenheit. Sie haben mir die Unschuld genommen. Monsieur Aragon. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai dressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent, il n'y a pas d'amour heureux. Das war Lügen. Das ist ebenfalls von Ihnen. Und von mir? Ich bin vergesslich geworden. Wer ist vergesslich geworden? Ich? Man muss annehmen, das Leben sei mit Bleistift geschrieben. Alles, was ich ist, ist unverständlich. Er verwischt seine Bücher, verwischt seine Spuren. Alle Romane sind nur verwischte Spuren. Sie gehen ineinander über. Insbesondere ihre späten Romane sind wie ein Fluss. Es gibt nichts, was bestimmt wäre. Man bleibt zurück, ein Kreisel, ein Blatt auf dem Mahlstrom, der seinen Grund mitreißt. Alle Gründe schwemmt er fort. Man kann sich im Spiegel nicht erkennen, weil ich eben ein anderer ist. Sie verwechseln mich mit Rimbaud. Das Zitat stammt von ihm. Aber Monsieur Aragon. Gaffier, bitte, Gaffier. Nicht Gaffier. Gaffier heißt die Hauptperson in Ihrem Roman Blanche oder das Vergessen. Ich sagte es schon mal. Sie irren sich. Die Hauptperson heißt Blanche oder Fougère aus La Mise à Mort. Was, junge Frau? Und Sie, Herr Kollege, sind ebenfalls gemeint. Was? Wenn es Ihren Monsieur Aragon tatsächlich nicht gab? Wenn er eine Erfindung gewesen wäre? Ich meine nicht nur seinen Namen, eine biologische. Im Vorbeigehen also. Und meine Erfindung? Die Romanfigur erfindet ihren Autor? Sie haben selbst. Ich? Wer ist das, der dauernd ich sagt? Wer denkt sich die Geschichten aus? Moment mal. Das ist aus Die Verwirrung des Gemüts. Und in Ihrem Wolpertinger? Das ist nicht fair. Also Sie müssen sich nicht schämen. Das Plagiat ist notwendig. Der Fortschritt schließt es mit ein. Heißt das bei Ducasse? Bei L'Otriamont. Nein, Ducasse. L'Otriamont ist Isidore Ducasse in den Poesie. Ducasse ist L'Otriamont nur als Maldoror. Es geht hier aber um Sie, nicht um mich. Ah ja? Aber doch auch um mich als um Ihren Leser. Sie sind seit mehreren Jahren tot. Ich? Nur, sofern ich Aragon bin. Monsieur Gueffier hingegen... Dieses Gespräch hat keinen Sinn mehr. Merken Sie es denn nicht? Er macht auch aus unserem Gespräch einen Roman. Aus allem macht er einen Roman. Und nicht nur hat die Romanfigur ihren Autor, sondern auch der Leser, mich, die Romanfigur, Gueffier erfunden. Dann kann er ebenso gut Aragon erfunden haben. Der den Leser erfunden hat. Selbstreferenz. Erfände mich der Leser nicht, säße ich nicht hier. Sie sitzen ja auch nicht hier. Oh, aber... Hier sitzt bloß der Schauspieler, der Sie spricht. Merken Sie nicht selbst, wie absurd dieser Satz ist, den Sie da eben gesagt haben? Hier sitzt bloß der Schauspieler, der Sie spricht. Ich bitte Sie. Sie wollen alles durcheinander bringen, anstatt es zu klären. Ich schreibe ein Buch über den Roman. Es sieht ganz einfach aus. Aber dies ist ein Buch über den Roman, das ein Roman ist. Ein Roman zugleich, der ein Spiegel ist. Zugleich ist es kein Buch über den Roman, weil es der Roman selber ist. Welch ein moderner Autor. Das ist doch ein Witz, dass so jemand Frontfigur des sozialistischen Realismus war. Ach ja? Sie missverstehen das vielleicht. Passen Sie auf, jetzt kommt er gleich mit einem Sophismus. Dieses Buch ist der Roman über den zeitgenössischen Realismus. Mit seinen Schwierigkeiten, seinen Widersprüchen, seinen Problemen. Das ist Subversion. Das ist Rhetorik. Aragon, der strammfeige Parteifunktionär, will nicht wahrhaben, zu was ausgerechnet ihn die Poesie geführt hat. Er wechselt die Ideologie, aber tut so, als weitete er sie bloß aus. Aha, indem er behauptet, dass Gedanken Tatsachen seien. Wenn ich eine Fee denke... Ich habe immer nur eine Fee gedacht. Da liegt Ihre Grenze in Ihrem säkularen Monotheismus. Den habe ich Ihnen weggedreht. Aber poetisch? Verstehen Sie nicht? Es führt ihn in die Vollendung der zeitgenössischen Dichtkunst. Ihn, der daran nun wirklich keinen Verdienst haben sollte. Hitler, Robespierre und so. Na ja, ja, ja. Ein doppelter Skandal. Breton ist tot und Aragon lebt weiter. Flugblätter dieses Inhalts wurden bei Bretons Beerdigung verteilt. Ach, André, die selbstverschuldete Wunde. Seien Sie nicht weinerlich. Sie haben ihn an Elsa Triolet verraten. Ich bitte Sie. Und doch scheint gerade die Liebe zur Triolet ihn befähigt zu haben? Sein Gift auszustreuen, das ich aus seinen verspiegelten labyrinthischen Büchern sog. Weil sie nicht Bücher, weil sie ein Wunder sind. Ich weiß. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleure dans la nuit. Nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Aragons Liebe zum Roman hat ihn bei seinen Surrealismus-Freunden immer unbeliebt gemacht. Damit fiel er aus der Gruppe heraus. Dabei war er begabt. Er war brillant. Mit 17 behauptete er von sich, bereits 60 Romane geschrieben zu haben. Aber Romane zu schreiben war eine Doktrinverletzung. Und Breton war nicht minder doktrinär als irgendein anderer Diktator. Er hatte bloß keine politische Macht. Doch sein Gott... André war gottlos, immer. Sein und ihrer aller Gott Ducasse hatte geschrieben. Der Roman ist eine falsche Kunstform, weil er die Leidenschaften um ihrer selbst willen schildert. Die moralische Schlussfolgerung fehlt. Langsam verstehe ich. Auch dies gibt eine Verbindung zum moralischen Auftrag der Literatur. Denn die Kommunisten... Aha. Hat nicht eigentlich das zum Bruch geführt zwischen Aragon und Breton? Elsa Triolet. Nun, lassen Sie sie doch mal beiseite. Ich bitte Sie. Es hätte alles anders kommen können, vielleicht, wenn er nicht... verstehen Sie? Aragons Geliebte verlässt ihn. Er glaubt sich obendrein finanziell ruiniert. 1927 verbrennt er sein mehrere tausend Seiten umfassendes Romanwerk La Défense de l'Infinité. Welch eine Unterwerfungsgeste. Niemals hätte ich... Es sind fast 600 Seiten davon wieder aufgetaucht, neulich. Ach ja, jetzt? So lange nach seinem Tod? Das hat Aragon vielleicht nie verwunden. Die Trennung von diesem Roman. Für einen, der ich erst in der Fiktion wird... Er reist nach Venedig mit seiner Geliebten. Die verliebt sich aber dort in jemand anderen. Er ist verlassen, hat kein Geld mehr. Er unternimmt einen Selbstmordversuch. Das alles 1928, er ist sehr geschwächt. Da begegnet ihm mir in diesem Café. Ach, hören Sie auf. Anfangs hat er Sie nicht einmal gemocht. Sie haben geschrieben... Er hat geschrieben. Der Roman sei eine Meditation zwischen dem Leben und mir. Ich erinnere mich. Etwas, das auf der Stufe des Bewusstseins entsteht, das ich auf der Sprachebene von der Welt erlange. Das steht ebenfalls in diesem... Sie lassen meiner Verachtung einfach keinen Raum, diesem, ja, ja, wundervollen Buch von 1967. In Blanche oder das Vergessen? Blanche ou l'oubli. Der primitive Mensch hat Tierhäute gebraucht, eine Höhle. Der heutige Mensch braucht den Roman. Trotz allem, was seine Verächter darüber sagen. Diese Art Nudisten. Aragon erfindet eine junge Frau, Marie Noire. Die sich einen alten Mann erfindet, der sich Marie Noire erfindet, um sich zu sehen, um sich sehen zu können. Er kann sich nur sehen mit den Augen von anderen. Aus sich selbst schaut man immer nur heraus. Gegeben seien zwei Gestalten, die weder das gleiche Alter noch den gleichen Beruf haben, von denen die eine, B zum Beispiel, des Leben A's erzählt, also in der ersten Person. Und aus diesem Bericht wird deutlich, dass A... offensichtlich B nur aufgrund kurzer Begegnungen kennt. Deshalb erscheint es ziemlich merkwürdig, dass B von A das weiß, was er über ihn erzählt. Und es dürfte wahrscheinlicher sein, dass er es sich ausdenkt. Kompliziert. Nach einem Verkaufserfolg klingt das nicht. Oh lala, in Frankreich. In Deutschland hingegen, dieser so unkindlichen, so wenig verspielten Nation, worin selbst die Intellektuellen geistfeindlich sind. Also Bürokrat waren Sie. Wer? Ich? Er konnte doch erst wieder freischreiben, nachdem er sich von Breton getrennt, nachdem er diese Verletzung überwunden hatte, die das Verbrennen seines, nicht anders kann er es damals empfunden haben, Hauptwerks bedeutete. Als hätte ich mich selbst verbrannt. Sie haben sich verbrannt. Sie waren ein anderer geworden, mussten ein anderer werden. Die Verbrennung des Manuskripts war ein vorgezogener Selbstmord. Der Suizidversuch in Venedig, nichts als ein später, ein leerer Reflex. Was tun Sie mir an? Muss nicht jedes Wort, jeder Satz als eine Folge von angenäherten, ungenügenden Antworten angesehen werden? Mein Gott, wie armselig das alles durch meine Hand geworden ist und dennoch... Das ist der Grund... weshalb der Leser oder zumindest ich als Leser betrachtet und in der Folge der Leser genannt, weiterliest. Wie unter Zwang musste ich dieses beschmutzte Blatt mit den vielen Streichungen nochmal abschreiben. Genau in dem Augenblick, da Blanche sich in der Nacht mit einem anderen entfernt, mit der Unwahrscheinlichkeit eines anderen. Und eben deshalb, um der andere zu werden und nicht als der eine allein zurückzubleiben, gruben sie in der Muschelerde der Träume. Die Muschelerde, Mergelerde, angeschwemmt vor Urzeiten, von einem Meer, das sich zurückgezogen hat aus dem Poitou, dem Anjou, aus Lothringen sogar, jedoch zurückgeblieben in meinem Gedächtnis, wie ein schillernder Mergel. Eine Art Kristallisation ihrer Tiefen, weit ab in ihrem Bewusstsein. In einer Region alter Träume, die im Widerspruch steht zu den Geografien der historischen Zeiten. In welchen Bergwerken meiner selbst? Aus der Ablagerung der Träume mit ihren Wiederholungen, ihren Inkongruenzen, ihren Atemzügen der Finsternis. Die Geschichte meines Lebens wird die eines anderen gewesen sein, der ebenso wenig existiert wie ich. Die Geschichte seines Lebens ist die unserer Begegnung. Changer la vie. Monsieur Gavier? Monsieur Gavier? Aber was hat er denn? Gavier! Monsieur Aragon! Monsieur Aragon! Ah, er kommt zu sich. So halten Sie ihn doch. Wie in mir alles sich verliert, alles erlischt. Nur nicht die Lust, die grausam bleibt, nachdem sie schon vergangen ist. Sie hörten Die Muschelerde der Träume, eine Radiofantasie über Louis Aragon. Eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 1997. Regie führte Thomas Zenke. Sie hörten Renate Fuhrmann, Michael Evers und Peter Lieg. Verfasser dieses Hörstücks ist Alban Nikolai Herbst. Der 1955 in Bensberg bei Köln geborene Herbst ist ein deutscher Romanautor, Dichter, Essayist und ein profilierter Hörstückkünstler, der für den Rundfunk zahlreiche experimentelle Features und Hörspiele geschrieben hat. Seit den 1980er Jahren veröffentlicht er literarische Werke verschiedener Gattungen. Und obwohl er als Außenseiter des Literaturbetriebs gilt, zählen ihn Kritiker zu den bedeutenden Vertretern der deutschen Postmoderne. Denn seine Romane und Hörstücke überschreiten oft die Grenze zwischen Realität und Fiktion. Besonders in seiner Hörkunst hat Herbst eine eigene Kunstform entwickelt. Er verbindet dokumentarische Recherche mit poetischer Imagination. Ein zentrales Thema ist für ihn häufig die Auseinandersetzung mit anderen Künstlerpersönlichkeiten. So hat Herbst mehrere sogenannte Hörfantasien über Schriftsteller geschaffen, die er als seine literarischen Ahnen betrachtet. Neben Louis Aragon widmete er solche Radiofantasien zum Beispiel dem italienischen Dichter Gabriele D'Annunzio oder dem deutschen Romancier Wolf von Niebelschütz. In Die Muschelerde der Träume spürt Herbst den Lebensspuren Aragons nach und inszeniert dessen Gedankenwelt auf imaginative Weise. Herbsts Stärke liegt darin, reale historische Personen wie Aragon als Figuren in einem akustischen Traumspiel auftreten zu lassen, ohne die Fakten zu verfälschen. Damit schafft er ein spannendes Hörerlebnis zwischen Biografie und Fantasie. Herbst hat zahlreiche Novellen, Kurzgeschichten, Gedichte, Theaterstücke, Hörspiele und Romane veröffentlicht. Erst in diesem Jahr erschien sein jüngster Roman »Briefe nach Triest«. Für sein Gesamtwerk, das Literatur, Hörkunst und Kritik umfasst, erhielt Herbst viel Anerkennung.